während der jüdisch-orthodoxe Geheimbruder an seiner Geldgier gehalten und benutzt wird und sich fast bis zum Tode nur mit inneren verzweifelten Gegenkampf dem Rabbinerbefehl fügt, um der Volksziele willen einen Geldgewinn zu teilen oder von einem Raub einen Teil abzugeben, während im Freimaurerorden die künstlichen Juden vor allem mit Hilfe ihrer Geldbegehrlichkeit eingefangen und dienstbar gemacht werden, steht das Gelübde der Armut über dem Jesuiten und verleiht ihm das gewaltige Übergewicht über jene. Muss er nicht auf die geldgierige Welt, mit der er so viel mehr als andere Ordensbrüder zusammenkommt, wie ein Heiliger wirken? Wie kann man gegen solche Heilige kämpfen? Im Gegensatz zu den meisten Mönchen, die Armut gelobten, muss ein Profess geldgierig handeln. Die wirtschaftliche Macht des Ordens muss er mehren, die Lebenden und Sterbenden mit List zu Schenkungen überreden und als Finanzmagnat tätig sein. Die größten Reichtümer gleiten nur zu oft durch seine kalten Leichenhände und nicht ein einziges Mal dürfen sich seine Muskeln straffen, um das Geld für sich zu behalten. Das Armutgelübde anderer Orden ist also viel leichter zu erfüllen als das der Jesuiten, die bis zu ihrem Lebensende für den Orden Geld erraffen und nur für ihn allein. Ja, das Amt, zu dem der Orden den Jesuiten befiehlt, zwingt ihn oft zu einem Luxusleben, dem gegenüber er aber als Leichnam ganz gleichgültig bleiben muss. Von einem Tag zum anderen wird er aus diesem Luxus abberufen, um nun wieder im schwarzen Rock in einem Exerzitienhaus profanen Katholiken das Vorbild der Armut des Bettelordens zu geben. Der Orden weiß, warum er die unerschütterliche Gleichgültigkeit verlangt. Nun sitzt der Pater als Finanzmagnat unter seinen geldgierigen Kollegen. Die Angst vor Verlust und die Gier nach Gewinn gefährdet diesen das klare, nüchterne Denken. Er aber, der kühle, gleichgültige, aus der Leichenhalle Loyolas, beobachtet sie und die Ereignisse scharf und gewinnt das Spiel. Ganz das Gleiche gilt von dem Gelübde der Keuschheit. Für die Uneingeweihten hat es den Sinn völliger Askese. Und nirgends wird so ernst auf die Erfüllung dieses Gelübdes gesehen wie gerade bei den Jesuiten. Sie verhalten sich auch als Beichtväter anders wie manche der weltlichen Priester, deshalb sind die Beichtkinder so unerschütterlich in ihrem Glauben an die Heiligkeit des Paters. Für den Eingeweihten hat aber dieses Gelübde einen anderen Sinn, nämlich den, dass der General des Ordens entscheidet, ob der eingeweihte Profess enthaltsam lebt oder zum Nutzen des Ordens seinen Paarungswillen erfüllt. Befiehlt der Christus quasi Präsens, dass er mit einer Fürstin in vertraute Beziehung treten soll, damit sie den Ordenseinflüssen mehr unterworfen wird, dann muss der Leichnam Loyolas von einem Tag zum anderen aus der Enthaltsamkeit in die Erfüllung seines Paarungswillens treten, ohne dabei freilich je innerlich aus seiner Leichenkühle gerissen zu werden, in Unordnung zu geraten. Dieses Gleichgültigbleiben auch in der Erfüllung des Paarungswillens und das Restlose dem Befehl des Generals sich fügen, das eben nennt der eingeweihte Profess die Treue zu seinem Gelübde der Keuschheit. Ebenso gut kann der General ihm befehlen, eine Ehe einzugehen. Das Märchen von der Josefs Ehe ist eine plumpe Täuschung der profanen Welt und wird vom Orden heimlich eifrig verbreitet, damit man in einem Ehemann mit Kindern niemals einen eingeweihten Jesuiten vermuten soll. Die ganz besonders gepflogene Verachtung des Weibes soll den Ordensvätern die volle Gleichgültigkeit auch in solcher Lage sichern. Die Verstellungskunst soll die arme, prostituierte Frau in Unkenntnis über ihr grauenvolles Los halten. Besonders zuverlässigen, eingeweihten Professen kann der Christus quasi Präsens in seltenen Fällen zum Nutzen des Ordens auch befehlen, dem krankhaften Paarungswillen einer politisch wichtigen Persönlichkeit zu dienen. Er muss ja, wie die Satzungen sagen, als Leiche alles Mögliche mit sich vornehmen lassen. Ihrem Geheimsinn nach sind also alle drei Gelübde etwas Art anderes als die Mönchgelübde des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit. Ein Mönch kann sie schwerer erfüllen als ein noch nie durch Gelübde gebundener, dafür aber vom Kind auf jesuitisch dressierter. Nun verstehen wir vollends die Aufnahmegesetze, nach denen ein Mönch von der Aufnahme ausgeschlossen wird. Wir verstehen auch, weshalb ein Ehemann nicht in den Orden aufgenommen werden kann, andererseits aber Loyola-Leichen im besonderen Fall Eheleute und Familienväter werden müssen. Jener Ehemann hat ja seine Ehe als lebendiger Mensch geschlossen. Sie könnte ein lebendiges, kraftvolles Gefühlsband bleiben. Das freilich ist ein Aufnahmehindernis. Werfen wir einen kurzen Blick zurück auf diese schauerliche Dressur, die an 14-jährigen Kindern begonnen und 13 Jahre fortgesetzt wird. Es gibt in den Kulturstaaten Tierschutzvereine, aber es gibt keinen Schutz gegen diesen unerhörten Missbrauch mit Unmündigen. Den katholischen Eltern wird von der Kirche gesagt, dass es Todsünde ist und zur Exkommunikation führt, wenn sie ihrem Kinde den Wunsch, Jesuit zu werden, ausreden, den die schlauen Patres nur zu oft und zu gut in den Kindern, die dem Orden Nutzen versprechen, zu entfachen verstehen. Der Staat leuchtet nicht hinein in die Konvikte, obwohl er es längst gekonnt hätte, weil alle unsere Quellen auch ihm zur Verfügung stehen. Werden die katholischen Eltern, die nun über das Schicksal ihres Kindes in dem schwarzen Zwinger in Kenntnis gesetzt sind, noch weiterhin ein so gutes Gewissen haben, wenn sie ihr Kind auf Nimmerwiedersehen in das Konvikt schreiten lassen? Wollen sie nicht zumindest auch über dieses Kind die 3 Schaufeln Erde werfen, wie über ein anderes, das sie in die friedsamere Grube legen, in der die Seele nicht in 13 langen Jahren langsam erdrosselt wird, bis sie endlich aufgehört hat zu sein?